Die Ausschreitungen in Baltimore nach dem Tod von Freddie Gray, der offenbar in Polizeigewahrsam ums Leben gekommen ist, diese Ausschreitungen, die haben ihren eigenen Soundtrack. Es ist kein neuer Track, war gar nicht nötig, denn ein Song wird dieser Tage immer mal wieder zitiert, der schon bald 40 Jahre auf dem Buckel hat. Baltimore, ein Song geschrieben 1977 von Randy Newman. Bekannt gemacht hat ihn da Nina Simone, die wir auch gerade gehört haben. Und die Textzeilen in diesem Lied treiben einem immer noch Schauer über den Rücken, wenn man sich parallel dazu die Bilder der gerade langsam abebbenden Riots in Baltimore anschaut. Sie verstecken ihr Gesicht, heißt es im Song, ihre Augen, denn die Stadt stirbt und sie wissen nicht warum. Wir stellen die Kompressorfrage des Tages. Warum kann man für Baltimore immer das gleiche Lied singen seit so vielen Jahrzehnten? Und diese Frage geht an den Musikjournalisten Klaus Walter. Ja, warum passt der Track auch noch nach 40 Jahren nach seiner Veröffentlichung? Wie viele Popsongs ist Baltimore ein Song, der nicht besonders konkret etwas anspricht, also Missstände ganz konkret beim Namen nennt, sondern er bleibt in gewisser Weise allgemein, so wie Sie eben schon zitiert haben, oder auch andere Zeilen, harte Zeiten in der Stadt, in einer harten Stadt an der See. Du kannst nirgendwohin flüchten, hier gibt es nichts umsonst. Das sind zwar Beschreibungen von widrigen Umständen, aber sie sind nicht so konkret. Und die Musik dazu hat eine tiefe Melancholie. Man kann sich damit identifizieren, ohne dass in dem Song zum Beispiel konkret jetzt von Rassismus gesprochen würde oder von Gewalt. Es geht eher um eine allgemeine Aussichtslosigkeit, in der sich, glaube ich, viele Amerikaner und gerade viele Afroamerikaner in dieser Zeit wiederfinden. In welchem Zustand war denn Baltimore, als der Song 1977 von Randy Newman veröffentlicht wurde? Naja, es ist vielleicht ganz interessant in dem Zusammenhang zu sagen, dass Randy Newman niemals dort war, dass er sozusagen Baltimore nur vom Hörensagen kannte und dass er sich für den Song Baltimore auch entschieden hat, weil die Stadt so einen schönen Klang hat. Und was in dem Song allerdings vorkommt, ist natürlich auch eine Chronik des Niedergangs. Die Schwerindustrie spielte eine große Rolle in Baltimore. Es ist eine Hafenstadt gewesen, eine wichtige Hafenstadt. Aber 1977, als Randy Newman den Song aufgenommen hat, da war in Baltimore schon die Krise angesagt. Es war eine schwere Rezession in den ganzen USA und Städte wie Baltimore hat es besonders hart getroffen. Es war auch der Ausgangspunkt von einer großen Stadtflucht. Die Stadt gehört zu den sogenannten Shrinking Cities, also zu den schrumpfenden Städten, so ähnlich wie Detroit, wo es ja auch eine große Stadtflucht gab. Und da begann eigentlich der Niedergang von Baltimore. Also Randy Newman hat die Stadt und diesen Song quasi als Vorlage benutzt, um so eine ganz allgemeine und immer wieder wiederholbare Krisenstimmung auszudrücken. Und genau dieser Song, also wird dieser Tage angesichts der Riots in Baltimore, gerade auch in sozialen Netzwerken, immer wieder geteilt. Was würden Sie sagen, wie lange wird denn der Randy Newman Song noch gültig sein? Ich glaube, der wird seine Gültigkeit so leicht nicht verlieren, zumal es ihn ja auch in ganz wunderbaren anderen Versionen noch gibt. Die berühmteste ist die von Nina Simone, die wir am Anfang schon kurz gehört haben. Was ja auch interessant ist, Nina Simone, eine der engagiertesten und wütendsten Sängerinnen der afroamerikanischen Geschichte überhaupt, eine Aktivistin. Sie war mit Martin Luther King befreundet, hat Songs gemacht wie Mississippi Goddamn, wo sie immer wieder Rassismus angeprangert hat. Dass die, eine schwarze Frau, sich den Song von einem weißen Mann, in Klammern einem weißen Juden, was auch ganz wichtig ist, aneignet. Der weiße Jude ist deswegen wichtig, weil, was viele vergessen, in der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung gab es ja einen Schulterschluss zwischen Juden und Schwarzen. Und das ist dann in den Jahrzehnten, die seitdem vergangen sind, hat das eine traurige Wendung genommen, dass eben viele Afroamerikaner sich dann der Nation of Islam zugewendet haben und eher antisemitische Tendenzen sich da breit gemacht haben. Aber dass Nina Simone sich diesen Song aneignet und ihn sich wirklich aneignet im wahrsten Sinne des Wortes, das spricht natürlich auch für den Song.